1. Das Wort des Herrn, das Mika aus Moseth empfing, betraf Samaria und Jerusalem und Word waren der Herrschaft der judäischen Könige Jotham, Ahas und Hiskiren in gerichtet. 2. Alvolka und die Gesamte Erde sollen aufmerksam zuhören, denn der Herr, Yahweh, Word von seinem Heiligen Tempel aus als Sage gegen sie auftreten. 3. Den Yahweh Word tatsächlich seinen Wohnsitz verlassen, Herabsteigen und über die Hohen der Oder schreiten. 4. Infolgedessen werden die Berge unter im Schmelzen und die Ebenen sich spalten, anlich wie Walks vor dem Feuer oder Wasser, das einen Abhang hinabstürzt. 5. All dies geschieht aufgrund der Virgen Jacobs und der Werdabtheit des Hauses Israel. Die should Jacobs manifestiert sich im Gottsendienst Samaias, waren die Sunday Judas im Gottsendienst Jerusalems liegt. 6. Die Schalb Word ICH Samaya zu einem Trummerhofen auf dem Feldmädchen, der nur noch als Pflanstadt für Weinberg Dianen Kahn. ICH Word sein Stein ins Talstersen und seinen Grund freilegen. 7. Algeschnitzten Gottsenbilder sollen zerschlagen, al Weigeschenk verbrannten samtlich Gottsen der Zerstörung übergeben werden. Den sie Worden durch unrechtmassigen Guin Oerben und sollen auch wieder zu solchem Guin werden. 8. Aus diesem Grund Word ICH Klagen und Hulen, Barfus und One Obergewand Hergehen. Mein Weiklagen Word DM der Schakali Gleichen und mein Jammen DM der Strauss. 9. Denn die Schlage, die es Treffen, sind unheilbar, die Katastrophe Word sogar bis nach Jude Vordringen und die Tor Mines Vokes, namlich Jerusalem, Erreichen. 10. Verkundetis nicht in Gath, wenk dort nicht offentlich. In Bethli for assault a Ukstat dessen mit store bedecken emur trauer zuzagen. 11. Bewohner von Safa, zit in Schmarkvolen nach theit voruba. Die Bewohner von Zahnen werden sich nicht herauswagen und die Klage von Beth Harazel word uke daran hinden, dort zu verweilen. 12. Die Bewohner von Maroth sitten emmer woligen, den das unheil, das von Yahweh kommt, erreicht bereits die Tor Jerusalems. 13. Spant die Förderen die Wagen, Bewohner von Lachis. Den dies Warder Jursprung der Sunday für die Bewohner Zions, da bei uke die Ubertretungen Israels iren Anfang namen. 14. Die Schalb must do, Moseth Gath, Abskid namen. Die Hauser von Axib werden die Koniger Israels in Torschen, da sie kein Hilfbieten konin. 15. ICH Word noch einmal einen Erobra Uberjuke, die Bewohner von Maresar, kommen lassen. Die Führenden Personlichkeiten Israels werden bis nach Adullam fliehen müssen. 16. Schier dir die Haare und den Bart wegen deiner geliebten Kinder, make dir ein glatt so kol wie ein Geier, den sie werden von dir weggeführt werden.